Die Predigt ist das Gleichnis von der Witwe und vom Richter. Und das ist das Lukas-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 5 bis 13 und die, aus dem 18. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern: Angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm: Bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen: Lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn er es ihm um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn es ihm um ein Ei bittet? Wenn also ihr jedoch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählt er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn: Verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er sich: Ich fürchte Gott zwar nicht, und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zu verzweifeln. Der Herr fuhr fort: Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte der Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Ja, wir sind ja in einer Predigtreihe über die Gleichnisse mit dem Titel Die Gleichnisse, wie Jesus von Gott erzählt. Und in den Gleichnissen hat es immer wieder ganz erstaunliche Punkte drin. Das würden du und ich wahrscheinlich nicht so sagen, wenn es nicht so in der Bibel stehen würde, wenn es nicht Jesus so gesagt hätte. Und heute Morgen geht es um das Thema, wie du und ich beten sollen. Betonung liegt auf wie. Wie du und ich beten sollen. Und wir sehen dann am Anfang des Kapitels 11, da heißt es hier, Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Das heißt, wir sehen, dass Jesus Christus, der Gott ist, selber auch gebetet hat. Das heißt, Gott selber nimmt sich die Zeit, um zu beten. Ich denke unter anderem auch deshalb, um die Beziehung zu Gott dem Vater, also Jesus zu Gott dem Vater und zu dem Heiligen Geist zu pflegen. Das ist ja eine Liebesbeziehung. In dem Sinn ist es eine Freude, im Gebet zu sein. Und wir sehen dann ebenfalls im Vers 1 von Kapitel 11, da heißt es: Darauf bat ihn einer seiner Jünger: Herr, lehre uns beten. Das heißt, einer der Jünger sagt zu Jesus: Jesus, wir wollen wirklich von dir wissen, du sollst uns lehren, wie wir denn beten sollen. Und ich weiß nicht, was du antworten würdest, wenn dich jemand fragt: Hey, wie soll ich eigentlich beten? Aber das erste Wort, das dann Jesus sagt, ist Vater. Vater. Also jemand fragt, einer der Jünger fragt: Herr, lehre uns beten. Und das erste Wort, das Jesus sagt, ist Vater. Das drückt auch etwas aus von wer Gott ist und diese erstaunliche Liebe, die er für seine Kinder hat. Und dann sagt er, dein Name werde geheiligt. Das wäre wahrscheinlich nicht das Erste, was du und ich gesagt hätten, wenn jemand sagt, hey, wie sollen wir denn beten? Vater, dein Name werde geheiligt. Das heißt, du sollst wirklich groß gemacht werden. Du bist ein großartiger, heiliger Gott. Wir wollen deinen Namen anbeten. Wir haben gerade vorhin eine Zeit des Lobpreises. Das ist genau das, was dort unter anderem geschehen soll, dass Gott wirklich groß gemacht wird. Sein Name, dass wir zum Ausdruck bringen, wie majestätisch, wie großartig Gott selber ist in sich. Und dann heißt es hier auch nicht nur, dein Name werde geheiligt, sondern dein Reich komme. Das sind so die ersten Dinge, als Jesus gefragt wird, wie sollen wir beten? Zunächst mal Vater, diese Liebesbeziehung zum Vater und dann dein Name werde geheiligt, du sollst groß gemacht werden und dein Reich komme. Das heißt, der Fokus soll auf das Reich Gottes sein und dann danach folgen all die anderen Dinge, die natürlich auch wichtig sind, wie dass wir genügend haben zum Leben, zum Essen, zum Trinken, zum Schlafen und so weiter, dass unsere Schuld, unsere Sünden vergeben werden und dass wir dann auch immer wieder Befreiung erfahren von Versuchung, Erlösung vom Bösen. Und das ist spannend, dass man hier sieht, zunächst mal wieder der Fokus auf Gott und alles andere, was wichtig ist, folgt dann entsprechend. Und wir schauen uns heute Morgen drei Hauptpunkte an. Erstens, wie du beten sollst, mutig, unverschämt, hartnäckig. Und das ist genau der Punkt, was ich vorhin gesagt habe, das hätten du und ich wahrscheinlich jetzt nicht gesagt, dass wir so beten sollen. Mutig, unverschämt und hartnäckig. Der zweite Hauptpunkt ist, wie du beten sollst, im vollen Vertrauen auf Gott als deinem Vater. Das wird uns wahrscheinlich leichter, das zu sagen. Und dann der dritte Hauptpunkt ist, wird der Menschensohn solch einen Glauben finden? Zunächst mal, wie du beten sollst, mutig, unverschämt und hartnäckig. Das ist die erste Geschichte in Kapitel 11 und das ist die Geschichte, als ein Freund mitten in der Nacht zum anderen Freund kommt. Und es ist, also wörtlich heißt es da, es ist um Mitternacht herum. Jetzt muss man verstehen, dass es damals keine Elektrizität gab. Das heißt, Mitternacht war wirklich mitten in der Nacht gewesen. In München wäre das wahrscheinlich eher nachts um 3 Uhr oder so etwas. Mitten in der Nacht kommt er und der klopft und ruft. Und damals muss man auch wissen, die haben in einem Zimmer normalerweise geschlafen, auf einer großen Matte, die ganze Familie. Das heißt, der Vater konnte nicht einfach aufstehen und dem Freund das geben, was er wollte, nämlich 3 Brote, ohne die ganzen Kinder und Frauen alle aufzuwecken. Wenn er praktisch aufsteht, dann merken das alle anderen. Und natürlich hat Gastfreundschaft damals eine wichtige Rolle gespielt. Das heißt, dieser eine Freund, der gekommen ist und gesagt hat, hey, ich brauche dringend 3 Brote, der kam deshalb, weil er keine Brote mehr hatte. Ein Gast hat ihn überrascht. Und jetzt wird er 3 Brote haben, aber man muss natürlich auch sagen, es ist kein richtiger Notfall. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie das Kind gestürzt wäre und am Verbluten ist oder sonst was. Es ist mitten in der Nacht. Da kommt der Herr und der Vater sagt dann in Vers 7, lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Natürlich, menschlich könnte man die Tür auch aufschließen, so ist es nicht, aber er will nicht die ganze Familie aufwecken und es ist natürlich auch lästig, mitten in der Nacht so gestört zu werden. Und dann lernen wir in Vers 8, letzten Endes gibt er aber seinem Freund die 3 Brote, nicht deshalb, weil es sein Freund ist, sondern, so heißt es im Text, weil er ihn nicht in Ruhe lässt. Dieser andere Freund, der ist so mutig, so unverschämt, so hartnäckig, es gibt keine Ruhe. Wahrscheinlich kann man nicht weiter schlafen, weil er ständig weiter macht und weiter schreit und weiter klopft. Und deshalb gibt er ihm letzten Endes das, was er will, die 3 Brote. Und jetzt muss man verstehen, also hier in der neuen Genfer Übersetzung haben die es übersetzt mit, weil er ihm keine Ruhe lässt. Wörtlich heißt es eigentlich, wegen seiner Unverschämtheit. Deswegen, wie sollst du und ich beten? Wir sollen unverschämt beten. Oder man kann es auch übersetzen, das Wort hier vom Griechischen, mit Hartnäckigkeit oder auch mit einer Angst vor Schande. Das heißt, das hat eine gewisse Schande bedeutet, wenn ein Gast kommt und man hatte dann keine Brote, nichts zu essen. Das heißt, wie sollen du und ich beten zum heiligen, majestätischen Gott? Du und ich sollen mutig sein in unseren Gebeten. Wir sollen sogar regelrecht unverschämt sein. Wir sollen hartnäckig sein in unseren Gebeten. Wie gesagt, ich glaube, das hätte keiner von uns gesagt, wenn jemand dich oder mich gefragt hätte, wie sollen wir denn beten? Und bitte erinnert euch daran, einer der Jünger hat Jesus gefragt, wie sollen wir beten? Jesus gibt ihnen das Vaterunser. Und direkt nach dem Vaterunser kommt diese Stelle, in der Jesus eben sagen will, das ist auch wichtig, einfach von der inneren Einstellung, wie du und ich zu Gott, dem Vater, kommen sollen. Und es ist jetzt nicht die beiden einzigen Stellen in der Bibel, wo Gott das so sagt. Wir haben das unter anderem auch im Alten Testament. Da gibt es die Stelle von Sodom und Gomorra. Einige von euch erinnern sich sicher. Und ich lese einfach da mal rein. Da heißt es, und der Herr sprach, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und den Ort nicht vergeben um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Ganz schön mutig vom Abraham, oder so vor Gott hinzustehen und ihm das so zu sagen. Und dann heißt es, der Herr sprach, finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach, ach siehe, ich habe mich unterbunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Das heißt, er versteht schon auch noch, wer er ist, wer Gott ist. Und trotzdem ist er wirklich mutig und unverschämt. Und er bleibt jetzt nicht nur bei den 50, sondern er macht weiter. Es könnten vielleicht weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach, finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort mit ihm zu reden und sprach, man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach, ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Abraham sprach, zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden, er aber sprach, finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach, ach siehe, ich habe mich unterbunden, mit dem Herrn zu reden, man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete, ich will sie nicht verdauen um der 20 willen. Und er sprach, ach zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden, er aber sprach, ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Ganz schön mutig, unverschämt, hartnäckig vom Abraham. Er verhandelt hier sozusagen mit dem lebendigen Gott und handelt in Runde auf 10. Und ich denke, das ist gut, dass du und ich mal überlegen, sind du und ich auch auf eine gottesfürchtige Art und Weise in unseren Gebeten mutig und auf die richtige Art und Weise auch unverschämt und hartnäckig. Eine echte Herausforderung, aber überleg dir das mal. Sind du und ich nicht zu brav auf eine Art und Weise, sondern wirklich auch, Jesus sagt wirklich hier, seid ein bisschen unverschämter, seid hartnäckiger, wenn ihr auch zu Gott kommt, natürlich in der Demut zum lebendigen Gott. Wir sehen das unter anderem auch bei Mose im Alten Testament. Da heißt es im zweiten Buch Mose, Kapitel 33, Mose aber sprach zu ihm, zu Gott, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Also auch das ist wirklich mutig, dass er sagt, hey, wenn du nicht dabei bist, Gott, dann führ uns nicht von hier hinauf, dann lass uns gar nicht in die Richtung gehen, lass uns das gar nicht machen, denn wir sind absolut von dir abhängig. Und in Kapitel 18 heißt es hier, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Und das ist immer wieder im Glauben die große Herausforderung, auch im Gebet. Und deswegen sagt Jesus das hier auch so deutlich, dass du und ich uns nicht entmutigen lassen, sondern dass wir wirklich so wie dieser Freund, der mitten in der Nacht gekommen ist, oder auch diese Witwe bei diesem gottlosen Richter, dass sie unablässig immer wieder gekommen sind und ihre Sache wirklich vor Gott gebracht haben, beziehungsweise vor dem Richter und vor diesem Freund. So sollen du und ich kommen mit einer gewissen, natürlich gottesfürchtigen Hartnäckigkeit, ja wirklich sogar mit einer gewissen Unverschämtheit, natürlich im richtigen Verständnis, dass Gott der souveräne Gott ist, aber der Teufel weiß ganz genau, wenn es ihm gelingt, dich und mich zu entmutigen, das heißt, wenn du und ich weniger mutig beten, wenn du und ich weniger unverschämt sind in unseren Gebeten, wenn du und ich weniger hartnäckig sind, dann wird das Reich Gottes nicht so wachsen und gebaut werden. Dann werden wir nicht so viel Erweckung sehen. Und das ist ein Grund, warum Jesus sagt, wie sollen wir beten? Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dann alle Sachen, die wir brauchen im Leben. Aber dann mit der Einstellung, bitteschön, auch mutig in den Gebeten sei, unverschämt, hartnäckig, wirklich auch etwas von Gott zu erwarten. Und wir sehen dann in dem Kapitel 18, im Gleichnis vom Richter und der Witwe, da heißt es hier, aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Das heißt, wie in der anderen Geschichte, im anderen Gleichnis, wo der Freund ihm keine Ruhe lässt, hier sagt der Richter, sie bringt mich noch zur Verzweiflung. Wenn man sich das im Griechischen anschaut, dann ist das ein bisschen ausdrucksvoller, da steht da, sonst kommt sie am Ende noch und kratzt mir die Augen aus. Das ist das, was wirklich da steht. Das heißt, Jesus wird gefragt, wie sollen du und ich beten? Und er sagt, ihr sollt, also das jetzt überspitzt formuliert, aber er übertreibt ganz bewusst, damit wir wirklich auf eine gewisse Art und Weise aggressiver beten. Sonst kommt sie am Ende noch und kratzt mir die Augen aus. Es geht um das Reich Gottes. Es geht darum, dass Menschen vom geistlichen Tod zum Leben kommen, dass Menschen mit Jesus Christus aufblühen, dass sie Nein sagen zur Sünde, dass sie wirklich zu seiner Ehre leben. Und da sagt Jesus, er will dich und mich ein Stück weit anspornen und sagen, es geht hier um etwas Großes. Es ist nicht irgendwie so eine Kleinigkeit, was man so laufen lassen kann, sondern kommt er wirklich mutig, auch unverschämt und hartnäckig. Und ich denke, es ist auch eine Aufforderung an dich und an mich im persönlichen Leben zu sagen, es gibt vielleicht Dinge, wo du sagst, da bin ich nicht glücklich, vielleicht Lebensbereiche, wo du sagst, Mensch, da falle ich immer wieder in Sünde, dann bitte doch ganz hartnäckig, ganz unverschämt, ganz mutig den lebendigen Gott, Jesus Christus, dass er dich und mich wirklich frei macht. Dass er dich und mich, Jesus Christus, ähnlicher macht, dass wir mutiger beten, auch von Menschen zum Gottesdienst zu kommen. Ich weiß, heute haben wir Schnee und Eis, aber trotzdem, dass die Plätze gefüllt sind, dass wir mutiger beten für Freunde und Bekannte und Kollegen und nicht nur ein-, zweimal beten und dann aufgeben, sondern dass wir wirklich dranbleiben, wirklich um die Seele von Menschen ringen im Gebet, wirklich kämpfen und sagen, ich werde auch die 3-4 Mal einladen, ich lasse mich nicht abschrecken, wenn sie einmal gesagt haben, mir passt es gerade nicht oder ich habe keine Lust oder keine Zeit, dass wir mutiger auch und hartnäckiger selber wirklich auch uns um die Kinder kümmern oder für Kinder und Jugendliche beten oder was es sein mag. Jesus will uns letzten Endes sein Reich wichtiger machen. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Also der erste Punkt ist völlig überraschend, denke ich, für viele, dass Jesus sagt, betet mit einer gewissen Hartnäckigkeit, einer Unverschämtheit und auch einem Mut. Und zweitens, Bete auch im Vertrauen auf Gott als deinen Vater. Und wir sehen das im Kapitel 11, in den Versen 11 bis 13. Die lese ich nochmals, da kommt sehr schön zum Ausdruck. Gott ist doch dein liebender Vater. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, wenn du ihm dein Leben gegeben hast, wenn du einfach gesagt hast, Herr Jesus, ich weiß, ich bin nicht perfekt, ich habe Sünde, aber du bist Gott, du bist für mich persönlich gestorben und auferstanden, ich gebe dir mein Leben, ich vertraue es dir an, ich folge dir nach, dann darfst du als ein Kind Gottes diese Verse in Anspruch nehmen. Da heißt es, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Das heißt, Jesus erzählt uns diese Geschichte, das Gleichnis von dem Freund. Er will sagen, betet mutig, unverschämt, hartnäckig. Und dann bringt er gleich den Vergleich in einer Familie als Gott, den Vater, wo du wissen darfst, wenn du ein Kind Gottes bist, Gott, der liebende Vater, ist für dich. Er ist wirklich nicht gegen dich, sondern er ist durch und durch für dich. Auch in den kleinen und großen Details deines und meines Lebens, Gott ist wirklich für dich. Aber ein Vater, und das müssen wir auch immer wieder erkennen, auch demütig anerkennen, ein Vater weiß manchmal, dass es gewisse Dinge gibt, die die Kinder verlangen möchten, die nicht immer zu dem Zeitpunkt das Richtige und das Gute sind. Das weiß ich als ein irdischer Vater, habe ich das schon immer wieder mal erlebt. Und so ist es auch mit unserem himmlischen Vater. Und ich weiß, das fällt dir und mir oft nicht leicht, das anzunehmen, aber ich erzähle euch ein Beispiel, wo ich das immer wieder erlebe, und zwar, wenn ich mit Männern zusammen bin, die Jesus lieben und nachfolgen, die sagen mir oft folgende Geschichte, dass sie sagen, weißt du was, Steffen, es gab eine Phase meines Lebens, da wollte ich unbedingt diese Frau. Ich wollte wirklich unbedingt ihr Herz gewinnen und sie heiraten und habe gebetet und gebetet und Gott hat es nicht geschehen lassen. Und im Rückblick viele Jahre später sagen sie, Gott sei Dank habe ich die nicht geheiratet. Nicht, weil sie so schlimm ist, aber weil ich merke und weiß, das hätte nicht gut zusammengepasst. Im Rückblick wirklich erkennen du und ich manchmal, es war gut, dass Gott auch manche Gebete nicht gleich erhört hat. Manchmal muss er an dir und mir noch arbeiten, gewisse Dinge vorbereiten. Ich glaube auch, dass Gott noch dabei ist, Erweckung vorzubereiten, auch in unserer Mitte, auch in Deutschland, in München. Ich glaube, er muss noch einiges tun an den Christen, an den Gemeinden, auch in Gospel Church. Aber er tut es als ein liebender Vater. Und ein Kollege von mir, der sagt so ganz nett, Gott gibt dir all das, wofür du gebetet hättest, wenn du all das schon gewusst hättest, was Gott, dein himmlischer Vater, weiß. Und ich glaube, da ist eine tiefe Wahrheit drin. Gott gibt dir genau die Dinge, all diese Dinge, für die du gebetet hättest, wenn du das Wissen hättest, Gottes, des Vaters. Gott hat wirklich einen, als dein himmlischer Vater, er hat den Überblick. Er kennt deine ganzen Details, die kleinen, großen Dinge deines Lebens. Und er arbeitet an dir und an mir. Aber lasst uns nicht verzweifeln, wenn es hier und da mal schwierig ist. Gott hat einen ganz, ganz liebevollen Plan damit, mit dir und mit mir. Und lass uns im Gegenteil einfach gespannt sein, wie er das machen wird. Wir sehen hier in den Versen 9 und 10 heißt es, darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Das heißt, wir sollen wirklich mutig, unverschämt, hartnäckig auch bitten. Und hier heißt es, und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Das heißt aber übrigens nicht, dass du immer unbedingt eins zu eins genau das bekommst, worum du bittest. Hier heißt es im Text einfach, bittet und es wird euch gegeben. Bittet und es wird euch gegeben. Du bittest Gott um etwas und er tut etwas. Er tut etwas Gutes, aber das heißt nicht immer unbedingt eins zu eins ganz genau das, was du und ich wollten. Warum? weil er als himmlischer Vater den Überblick hat, aber er sagt dir immer zu, ich werde dir etwas geben. Und wenn es vielleicht nur das ist, Anführungszeichen nur, dass wir am Ende von Vers 13, als es heißt mit dem Heiligen Geist, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Gott tut immer etwas, wenn du und ich bitten. Sei es, dass Gott dich einfach innerlich stärkt, dass er dich ermutigt, dass er, was auch immer es sein mag, oft in seiner Gnade schenkt er auch, dass er das tut, wofür du und ich beten, aber nicht immer hundertprozentig. Genau das, warum? Weil er den besten Plan hat. Er hat den Überblick als dein und mein himmlischer Vater. Und ich denke, diese zwei Hauptpunkte, mit mutig, unverschämt, hartnäckig zu Gott zu kommen, zu beten und gleichzeitig wie ein Kind Gott, dem Vater im Himmel zu vertrauen, kann man auch sehr schön erkennen im folgenden Beispiel. Stellt euch mal einen König vor. Und der König hat eine Frau und er hat ein Kind. Und sagen wir mal, das Kind ist vielleicht 4 Jahre alt. Und es ist jetzt wirklich wieder mitten in der Nacht, vielleicht nachts um 4 Uhr oder 3 Uhr oder wann auch immer. Und das Kind beschließt, zum Papa zu gehen, zum König. Das Kind kann einfach reinspazieren zum König. Alle anderen müssen sich anmelden und brauchen Termine und alles Mögliche. Das Kind spaziert einfach rein zum König, kein Thema. Mitten in der Nacht, nachts um 3 und sagt, Papa, kannst du mir ein Glas Wasser bringen? Das Kind kann es machen. Das Kind kann reinspazieren, ein Glas Wasser bringen. Ich nehme an, wahrscheinlich nicht, weil die Frau des Königs könnte das wirklich machen. Die Frau des Königs, wenn die sagt, hey, kannst du mir ein Glas Wasser geben? Der sagt wahrscheinlich, hey, bist du krank oder was ist los? Kannst selber aufstehen und das Glas Wasser holen. Aber das Kind kann reinspazieren zum König und nachts um 3 Uhr ein Glas Wasser bitten. Und es drückt etwas aus von dem, wie mutig und unverschämt und hartnäckig du und ich wirklich zu Gott als dem König, Jesus Christus, der König, wirklich zu ihm, du und ich, kommen können und sollen. Und auf der anderen Seite, das Kind von dem König, das wird sicher immer wieder Situationen erleben, wo das Kind sagt, Papa, ich möchte dieses. Und der Papa sagt, das wäre jetzt nicht gut für dich. Und das Interessante ist bei Kindern, Kinder nehmen das viel leichter und schneller an als wir Erwachsenen. Wir Erwachsenen denken oft, nein, im Grunde genommen habe ich bessere Pläne und er kapiert es nicht. Ein Kind tut sich viel leichter zu sagen, so klar, Papa weiß es besser, kein Thema, ich hätte zwar das gerne gewusst oder gewollt, aber kein Problem, dann spiele ich halt mit den Sachen. Kinder tun sich da oft viel, viel leichter und das sind diese zwei Punkte, die Jesus uns hier wirklich in den beiden Gleichnissen wichtig machen will. Im Gebet, da will ich dir und mir Mut machen, dass wir nicht so kleingläubig sind, sondern wirklich zu Gott, zu Jesus kommen, auch mit einer Hartnäckigkeit und auch mit einer Vorfreude über das, was der lebendige Gott bei dir und bei mir und auch bei uns als Gemeinde in 2019 und darüber hinaus tun wird. Und dann der dritte Hauptpunkt ist, wird der Menschensohn solch einen Glauben finden? Das ist in Kapitel 18 mit der Witwe und dem Richter und da heißt es ganz am Schluss der letzte Vers, aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, solch einen Glauben finden? Das bezieht sich auf diese Witwe, die wie gesagt so energisch gekommen ist, dass sie ihn fast zur Verzweiflung getrieben hat, wirklich fast die Augen ausgekratzt hat. Und um das alles richtig einordnen zu können, möchte ich euch am Ende der Predigt noch 2 Verse sagen, und zwar aus dem Jakobusbrief. Und das sollte uns wirklich auch aufrütteln. Da heißt es, da sagt Gott, ihr bekommt nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit eurem Anliegen nicht an Gott wendet. Ihr bekommt es nicht, was ihr wollt, weil ihr einfach nicht zu Gott geht. Vielleicht denkt ihr, dass ihr es selber machen könnt oder was es auch sein mag. Ihr bekommt nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Auch das ist nämlich etwas, was dich und mich anspornen sollte, vielmehr auch ins Gebet zu gehen und Dinge wirklich zu Gott zu bringen und gespannt zu sein, wirklich zu erwarten, was Gott, Jesus Christus, was er dann tun wird. Aber er ordnet es dann auch gleich richtig ein, direkt im nächsten Vers, Jakobus Kapitel 4, Vers 3 heißt es, und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, also an Gott, werden eure Bitten nicht erhört. Warum? Weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Also zunächst mal Vers 2. Wir sollen wirklich zu Gott kommen, die Dinge vor ihm bringen im Gebet. Aber jetzt Vers 3, wichtig, es soll nicht zuallererst um dich und um mich gehen. Es soll nicht um selbstsüchtige Wünsche gehen, sondern worum soll es zuallererst gehen? Um das Reich Gottes, um das, was Gott vorhat in dieser Welt, in deinem und meinem Leben zu seiner Ehre. Und das ist genau das, was auch das Matthäus-Evangelium sagt, wo es heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles Weitere zufallen. Aber dann in diesem Trachten nach dem Reich Gottes, lasst uns da nicht so kleingläubig sein, sondern wirklich mutig, unverschämt, hartnäckig, aber auch wiederum demütig, wie ein Kind sich unter seinem Vater wirklich demütigt und sagt, Gott, der Vater, der König, er weiß ganz genau, was das Beste ist für mich persönlich in meiner jetzigen Situation, aber auch für uns als Gemeinde, aber auch für uns hier in Deutschland. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir sehr, dass du auch solche Gleichnisse uns gibst. Und Herr Jesus, das hätte wahrscheinlich keiner von uns gewagt, zu sagen, dass wir unverschämt sein sollen, wenn wir beten. Dass wir so eine Hartnäckigkeit haben sollen. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns da immer mehr veränderst, persönlich, aber auch als Gemeinde. Und Vater, ich will dich bitten, dass du wirklich eine ganz, ganz gewaltige Erweckung, eine geistliche Erweckung vorbereitest, hier in München und Grünwald, auch in Deutschland. Ich möchte dich auch bitten, dass du die Gospel Church München ganz, ganz mächtig dazu benutzt. Vater, nicht zu unserer Ehre, sondern zu deiner Ehre, auf dass viele Menschen das noch erleben können, was es heißt, ein Kind Gottes sein zu dürfen, wirklich von dir geliebt zu sein und zu wissen, du bist der Vater, der uns bedingungslos liebt. Jesus, du bist der Sohn Gottes, der sich dahingegeben hat für uns, auf dass wir leben können. So möchte ich dich bitten, nimm du Ängste und Sorgen weg. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, Herr Jesus, ganz, ganz mutig hineinzugehen in den Alltag, aber auch als Gospel Church München, Vater, in 2019 so richtig mutig zu sein und von dir, Anführungszeichen, auch unverschämte Dinge zu erbitten. Vater, schütte deinen Geist über uns aus. Du weißt, wo du bei uns noch aufräumen musst. Ich bitte dich, dass du uns heiligst, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Schenke auch, dass wir ganz bewusst auch kämpfen gegen Sünde, aber dass wir deine Gnade immer wieder annehmen, dass deine Gnade das ist, was uns zutiefst erfreut und zutiefst dankbar macht. Und so möchte ich dich bitten, dass du auch mit uns bist, wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern. Herr Jesus, das ist ein Mahl der Gnade, eine Erinnerung an deine Gnade, die du uns in deinem Sohn Jesus Christus schenkst. Hab vielen Dank dafür. Amen.